frühen Morgenstunden das Zentrum der irakischen Hauptstadt auf das Schwerste bombardiert. Westliche Journalisten berichteten aus Bagdad über die Luftangriffe, die offenbar ganz gezielt die Innenstadt betrafen. Vor seiner Rückreise von Teheran nach Bagdad betonte der irakische Außenminister Tariq Aziz gegenüber dem iranischen Präsidenten Rafsanjani, seine Regierung meine es ernst damit, Verhandlungen über einen Rückzug der irakischen Truppen aus Kuwait aufzunehmen. In diesem Sinne jedenfalls zitierte Radio Teheran den irakischen Außenminister, der in Moskau einen sowjetischen Friedensplan in Empfang genommen hatte, über dessen Annahme Saddam Hussein auf Drängen Moskaus ohne Zeitverzögerung entscheiden muss, wenn er die drohende Bodenoffensive der alliierten Streitkräfte abwenden will. Präsident Gorbatschow hat einen Vorschlag unterbreitet, der im Kern darauf abzielt, dass der Irak sich bedingungslos aus Kuwait zurückzieht. Wenn sich Saddam Hussein zu diesem Schritt durchringen kann, wäre es für die von den USA geführte Koalition nur noch unter Verlust der Glaubwürdigkeit möglich, den Krieg gegen den Irak fortzuführen. Denn Saddam Hussein hätte in diesem Fall die UNO-Resolution 660 erfüllt und dem Einsatz aller notwendigen Mittel, wie es der UNO-Beschluss 678 formuliert, um den Irak aus dem besetzten Kuwait zu vertreiben, wäre der Boden entzogen. Wenn die bisher durchgesickerten Informationen über den Inhalt des Gorbatschow-Planes den Tatsachen entsprechen, dann will Moskau so etwas wie eine Bestandsgarantie für Saddam Hussein und sein Regime übernehmen. Dies gäbe dem irakischen Herrscher die Chance, den Krieg physisch und politisch zu überleben und seine so erhaltene Macht in Bagdad auf ein immer noch beträchtliches Militärpotenzial zu stützen. Den USA wäre es verwehrt, Saddam Hussein wegen seiner Kriegsverbrechen zu belangen, und die arabische Welt sowie Israel müssten auch künftig mit dem Mann in Bagdad leben, was eine Stabilisierung der Region möglicherweise erschweren würde. In einem ungewöhnlich freimütigen Kommentar hat heute eine der staatlichen Zeitungen im Irak geschrieben, der Sturz Saddam Husseins sei eines der Hauptziele der Alliierten. Nicht um die Befreiung Kuwaits gehe es den Amerikanern, sondern um die Zerstörung des Irak und die Eliminierung seines Führers Saddam Hussein, hieß es in dem Artikel, der indirekt die Drohung wiederholte, der Irak werde im Zweifel chemische Waffen gegen die Alliierten und Israel einsetzen. Nach Informationen der iranischen Zeitung Jumhuri Islami hat der stellvertretende irakische Premierminister Sadun Hamadi bei seinem vorletzten Besuch in Teheran angeblich mitgeteilt, dass der Irak nach 26 Kriegstagen mehr als 20.000 Tote und rund 60.000 Verletzte zu beklagen hatte. An den Frontlinien des Golfkrieges ist nach Darstellung von Korrespondenten alles für die allgemein und alsbald zu erwartende Bodenoffensive der Alliierten gegen die irakischen Truppen in Kuwait vorbereitet. Der Golfkrieg ist offensichtlich jetzt auch in eine entscheidende Phase gekommen. Aber eines war ja, wie wir eben auch gehört haben, trotz des offiziellen Schweigens von Moskau klar, der bedingungslose Abzug der Iraker aus Kuwait war auch der Kernpunkt von Gorbatschows Initiative. In der Hauptstadt der anderen Großmacht in Washington war Präsident George Bush informiert worden. Er kannte Inhalte und Möglichkeiten, aber er wies die Gorbatschow-Pläne zurück. Michael Heine berichtet. Es war ein sehr skeptischer US-Präsident George Bush, der sich zu dem sowjetischen Friedensvorschlag äußerte. Er erkenne Gorbatschows Bemühungen um Frieden an, sagte Bush, und er halte sich auch daran, den Inhalt der Erklärung geheim zu halten. Man habe auch in der vergangenen Nacht bereits eine Antwort vorbereitet und werde sie Moskau zugehen lassen. Aber, so der Präsident, der Vorschlag entspricht nicht den Erwartungen, die die US-Regierung an einen Rückzug der Iraker aus Kuwait geknüpft haben. Er sei gegenüber dem sowjetischen Präsidenten in der Frage sehr offen gewesen. And I've been frank with him on this, while stressing appreciation for his sending it to us, it falls well short of what would be required. Währenddessen laufen die Vorbereitungen für einen Bodenkrieg und die damit verbundenen Bombardierungen weiter. Aus der saudischen Hauptstadt Riad hieß es, man sei mittlerweile bei 83.000 Luftangriffen angelangt und in zahlreiche Gefechte an der Grenze verwickelt, alles ohne Verluste bei den alliierten Streitkräften. Allerdings habe man ein weiteres Flugzeug verloren, damit steige die Zahl auf insgesamt 31. In Bonn hat unterdessen Bundeskanzler Helmut Kohl die Hoffnung geäußert, dass die derzeitigen internationalen Bemühungen eine Chance zum Frieden am Golf darstellen. Am Rande einer Sitzung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion sagte Kohl in Bonn, jetzt sei abzuwarten, wie der Irak auf die Friedensinitiative des sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow reagiere. In Bonn war nämlich heute ein Mann zu Gast und mit dem hat auch der Bundeskanzler gesprochen, dem die Führungspersönlichkeiten von Regierung und Parteien höchste Aufmerksamkeit schenken. Ali Akbar Velayati, Außenminister des Iran, berichtete über den Verlauf des Golfkrieges, über die verschiedenen Friedensinitiativen und beriet sich mit seinen deutschen Gesprächspartnern. Die Pressekonferenz Velayatis war gut besucht, hoffte man doch auf Informationen aus erster Hand. Hans-Jörg Krieger fasst die Erklärung Velayatis zusammen. Als Ali Akbar Velayati heute Nachmittag vor der Presse erschien, wusste er noch nicht um die negative Reaktion der USA und Großbritanniens auf den sowjetischen Friedensplan. Irans Außenminister vermittelte seinen Zuhörern eine gewisse Zuversicht, dass der Golfkonflikt doch noch politisch geregelt werden könne. Sie gründete auf seinem Eindruck, dass der Irak zum bedingungslosen Rückzug aus Kuwait bereit sei. Ein Eindruck, den er, wie der iranische Präsident Rafsanjani, in Gesprächen mit dem irakischen Außenminister Tariq Aziz vor und nach dessen Moskau-Besuch gewonnen hätte. Nach Velayatis Darstellung sind die Forderungen, die Bagdad im Zusammenhang mit einer Bereitschaft zur Erfüllung der UN-Sicherheitsratsresolution 660 erhoben hatte, keine Bedingungen, sondern nur Themen, über die nach dem Ende des Krieges gesprochen werden sollte. Velayati jedenfalls sah am frühen Nachmittag noch Anlass, mit allen Kräften auf eine politische Lösung hinzuarbeiten. In my discussions with the foreign minister of Iraq, I found that Iraq is prepared for such a solution. In den Diskussionen und den Gesprächen, die ich mit dem irakischen Außenminister geführt habe, hatte ich den Eindruck gewonnen, dass der Irak durchaus bereit ist zu einer politischen Lösung. Es ist auch wichtig, dass hierbei die andere Seite deutlich macht, dass sie bereit ist zu einer solchen Lösung. Eine politische Lösung hat allerdings zwei Bedingungen zu erfüllen. Zunächst einmal den bedingungslosen und vollständigen Rückzug der Truppen Iraks aus Kuwait und dann den Abzug aller ausländischen Truppen, die zurzeit in der Region präsent sind. Gerade die von Velayati zuletzt genannte Forderung konnte nicht überraschen. Von Anfang an hatte die iranische Führung zu verstehen gegeben, dass sie sich mit der Präsenz nicht-arabischer Truppen am Golf nicht abfinden könne. Diese ablehnende Haltung prägt auch die Vorstellungen Teherans von einem System der Sicherheit und Zusammenarbeit, das nach dem Krieg in der Region zu errichten wäre. In diese Überlegungen sind nicht nur die westlichen Staaten nicht einbezogen, auch wichtige arabische Länder wie Ägypten und Syrien spielen keine Rolle, von Israel ganz zu schweigen. In brief, such a system should be based on the principles of the United Nations originating. Diese Zusammenarbeit beruht oder sollte beruhen auf den Prinzipien und Grundsätzen der Vereinten Nationen. Diese Zusammenarbeit, dieses Konzept sollte aus der Region selbst kommen und nicht von ausländischen Vertretern dem Lande aufgezwungen werden. Es sind die Länder in der Region selbst, die die Entscheidung zu fällen haben. Und hier geht es nicht um die Präsenz fremder Truppen in der Region. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat hierbei eine aktive Rolle zu spielen. Die Vereinten Nationen könnten als eine Art Schirmherr dienen für Friedensbemühungen. Dazu hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen ja bereits das Mandat im Rahmen der Sicherheitsratsresolution 598. Diese Ziele müssen erreicht werden. Es ist von herausragender Bedeutung, dass diese Ziele erreicht werden, wenn wir verhindern wollen, dass ähnliche Aggressionen in dieser Region wieder stattfinden. Was man aufgrund dieser Äußerungen des Teheraner Außenministers Velayati nur vermuten kann, wird durch Informationen über den Verlauf seiner Gespräche in Bonn fast zur Gewissheit verdichtet. Der Iran beansprucht in der Golfregion für die Zukunft die Führungsrolle, eine Rolle, die ihm der Irak mit seinem schon jetzt stark dezimierten Militärpotenzial nicht mehr streitig machen könnte, wohl aber Ägypten oder Syrien in einem Sicherheitssystem, in das der gesamte Nahe und Mittlere Osten einbezogen wäre. Mit Spannung blickten auch die Außenminister der Europäischen Gemeinschaft von Luxemburg aus nach Teheran und Moskau, um zu erfahren, ob ein Ende des Golfkrieges in Sicht genommen werden könnte oder ob weiter gekämpft werden müsse. Dabei war auch den Außenministern zumindest teilweise klar, was Moskau denn wollte, denn die Bundesrepublik, Frankreich und Großbritannien sind nach eigenen Angaben über die Gorbatschow-Initiative informiert worden. Und im Gegensatz zu den USA haben die EG-Außenminister die sowjetische Initiative positiv gewertet und mit Interesse zur Kenntnis genommen. Besonders begrüßt wurde die Forderung eines bedingungslosen Rückzuges aus Kuwait an den Irak, hieß es heute in einer gemeinsamen Erklärung der Sondersitzung der EG-Außenminister in dem Großherzogtum Luxemburg. Und der Schlüssel für eine Beendigung des Krieges liege allein in der Hand der irakischen Führung, hieß es übereinstimmend. Aus Luxemburg nun ein Bericht von Burkhard Birke. Die Initiative der Sowjetunion verstehen die EG-Außenminister als Friedensappell und nicht als Friedensplan. Diese von Bundesaußenminister Genscher vorgegebene und von seinen EG-Amtskollegen aufgenommene Unterscheidung ist mehr als ein Wortspiel. Denn mit der Terminologie Friedensappell soll verdeutlicht werden, dass die Sowjetunion voll auf der Linie der UNO-Resolutionen liegt. Allein der dort verlangte, bedingungslose Rückzug der irakischen Truppen aus Kuwait kann eine Beendigung der militärischen Auseinandersetzung herbeiführen. Daran hat die Sowjetunion völlig im Einklang mit der internationalen Staatengemeinschaft in Irak erinnert. Bagdad ist am Zug, so denn auch die einhellige Meinung der EG-Außenminister. Briten und Franzosen denken vor einem entsprechenden Schritt Saddam Husseins auch keinesfalls daran, ihre Bombardements einzustellen. Nach außen hin wird allgemein die sowjetische Initiative begrüßt, als wohl letzte Chance, ein größeres Blutvergießen im bevorstehenden Bodenkrieg zu vermeiden. Hinter den Kulissen indes scheinen vor allem die Briten zu bedauern, dass das unerklärte Kriegsziel, die Vernichtung Saddam Husseins mitsamt seiner Militärmacht, womöglich unerreicht bleiben könnte. Mit Saddam Hussein an einem Tisch über eine Friedensordnung reden zu müssen, diese Vision verdrängten die EG-Außenminister heute ganz bewusst bei der Erörterung des Nachkriegsszenarios in Nahost. Eine Garantie für die territoriale Integrität des Irak in seinen Grenzen vor dem 2. August, offenbar Teil der sowjetischen Initiative, ist aus Sicht der Europäischen Gemeinschaft allerdings unproblematisch. Es geht freilich um viel Grundsätzlicheres. Zum einen will die EG eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Nachkriegsordnung am Golf spielen. Dies umso mehr, da ihr dies nicht beim Krisenmanagement gelungen ist. Zum anderen gilt es mit dem israelisch-arabischen Konflikt, die Wurzel des Übels und dieses Übel an der Wurzel auszurotten. Ein von der luxemburgischen Präsidentschaft vorgelegtes, nicht aber von allen EG-Ländern voll befürwortetes Globalkonzept sieht darin eine der Grundvoraussetzungen für eine stabile Nachkriegsordnung in Nahost. Diese soll unter einem auf vier Säulen ruhenden UNO-Dach entstehen. Ein Bündel an kurzfristigen Sicherheitsmaßnahmen und eine Art Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittelmeer und Nahost sollen zwei der Pfeiler bilden, politische und wirtschaftliche Anstrengungen zum Abbau des Konfliktpotenzials die anderen beiden. UNO-Friedenstruppen, eine internationale Friedenskonferenz, strenge Waffenexportkontrolle, Wiederaufbauprogramm für Irak und Kuwait, wirtschaftliche Stützungsmaßnahmen, das sind einige konkretere Punkte in dem vorgegebenen Rahmen. Entscheidend werden jedoch die Impulse der Staaten aus der Region selbst sein, wobei jedwede Friedensordnung ohne die Sowjetunion absolut undenkbar ist, wie Außenminister Genscher ausdrücklich betonte. Im richtigen Moment hat die UdSSR offenbar ihren noch vorhandenen Einfluss in der Region nach außen hin deutlich und sich damit wieder zu einem aktiveren Mitspieler gemacht. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wächst bei der EG die Neigung, im Verhältnis zur UdSSR wieder zur völligen Normalität überzugehen. Im Baltikum scheint es ohnehin ruhiger zuzugehen. Somit ist für Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher jedenfalls der Zeitpunkt gekommen, die Kooperationsverhandlungen zwischen EG und Sowjetunion fortzuführen. Im offiziellen Schlusskommuniqué beschränkten sich die 12 heute darauf, dem nächsten offiziellen EG-Ministerrat die Aufgabe der Prüfung der Hilfsleistungen an die UdSSR durch die EG zu übertragen. Offiziell, meine Damen und Herren, ist Israel nicht in den Krieg am Golf involviert, wird aber fast täglich von irakischen Skat-Raketen beschossen. Ein Ende des Krieges wäre insofern auch für Israel eine Erlösung, oder nicht, Peter Philipp in Jerusalem? Ja, die meisten Israelis sind eher der Meinung, dass es nicht die Erlösung wäre, zumindest dann nicht, wenn das Ende des Krieges jetzt käme, so wie es die Sowjets offensichtlich geplant haben. Die meisten Israelis sind der Meinung, dass ein Kompromiss in letzter Minute vor dem großen Landangriff eine Rettung Saddam Husseins sein würde und die Aufrechterhaltung der Gefahr für Israel und für andere Staaten in der Region. Denn solange Saddam Hussein an der Macht bleibt und solange seine Kriegsmaschinerie nicht fast völlig oder überwiegend zerstört ist, solange, so meinen die Israelis, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in offiziellen Stellen, solange wird die Gefahr aus dem Irak weiter bestehen bleiben. Und sie hoffen irgendwo im Innersten ihres Herzens, dass dieser Vermittlungsversuch der Sowjets eben doch noch fehlschlägt, dem sie von Anfang an misstraut haben und dem einige hier einige böse Zungen unterstellt haben, Gorbatschow unternehme ihn nur, um von seinen eigenen internen Problemen abzulenken und um sich zu profilieren. Aber das ist vielleicht etwas übertrieben und etwas böswillig, aber die Israelis haben in der Tat kein großes Interesse daran, hier jetzt zuzusehen, wie der Krieg vorzeitig beendet wird, vorzeitig in den Augen der Israelis. Sie denken daran, wie sie selbst daran gehindert wurden, im Oktoberkrieg die dritte ägyptische Armee zu besiegen. Und sie wurden auch früher schon von den Großmächten in verschiedenen anderen Kriegen im letzten Moment daran gehindert, den entscheidenden Sieg zu erringen, entweder gegen die PLO oder bei früheren Kriegen gegen einige der Nachbarn. Und sie fühlen jetzt, dass eine ähnliche Situation entstehen könnte, die zwar Saddam das Gesicht wahrt, aber gleichzeitig die Gefahr für den Nahen Osten weiter aufrechterhält. Das heißt, Peter Philipp, die Israelis wollen die bedingungslose Vernichtung Saddam Husseins. Die Israelis wollen am liebsten sehen, eine Lösung sehen, wo Saddam Hussein nicht mehr an der Macht ist in Bagdad. Sie selbst können das nicht bewerkstelligen. Sie sehen deswegen mit einiger Zufriedenheit, dass die Alliierten hier die Angriffe durchführen und dass die Alliierten Dinge tun, für die Israel gar nicht in der Lage wäre. Aber gleichzeitig haben die Israelis natürlich keinen Einfluss auf den Gang der Dinge. Sie sehen mit einiger Zufriedenheit, dass Präsident Bush erklärt hat, die bisherigen Erklärungen aus Moskau und offensichtlich auch aus Bagdad seien nicht ausreichend. Aber sie warten eben mit Spannung weiter, wie die Dinge weiterlaufen. Vielen Dank, Peter Philipp, nach Israel. So viel im Augenblick zum Golfkrieg. In Moskau, meine Damen und Herren, eilten die Korrespondenten nicht nur über den Roten Platz zum Kreml, um eventuell Einzelheiten über den sowjetischen Friedensplan am Golf zu erfahren. Sie zogen auch ins internationale Pressezentrum, denn dort hatte Innenminister Boris Pugo zu einer Pressekonferenz geladen. Hinter dem Thema Jahresbericht des Innenministers verbarg sich aber mehr als die trockenen statistischen Zahlen. Pugo musste die größte Verbrechenswelle in der Sowjetunion seit dem Zweiten Weltkrieg einräumen, wie Eduard Neumeier zu untermauern weiß. Es war bei der Berufung des neuen sowjetischen Innenministers Boris Pugo vor ein paar Monaten schon klar, dass der Mann kein Anhänger von Neuerungen sei. Denn dies war der bis November amtierende Vadim Bakatin. Mittlerweile zeigte sich, dass der Lette, der von den hartköpfigen Vertretern der Partei bei Gorbatschow durchgeboxt wurde, im kommunistischen Sinne durch und durch Law and Order Mann ist. Er hat heute in einer Pressekonferenz mehrfach davon Zeugnis gegeben, als er den Jahresbericht seines Ministeriums präsentierte, dessen Inhalte zu 5/6 allerdings noch in die Verantwortung des Vorgängers fallen. Mit dem Namen Puga sind zwei Stichwörter verbunden. Der massive Einsatz im Baltikum, vor allem des Sonderkommandos OMON in Riga im Januar, die das lettische Innenministerium stürmten und auch sonst durch ihre militante Art unangenehm auffallen, ist das eine Stichwort. Die Einführung von gemischten Patrouillen der Militärs und der Miliz in den größeren Städten, bei gewissen Anlässen in Schwerstbewaffnung, ist das zweite. Puga hat klargemacht, dass er ein unbedingter Anhänger dieser Doppelpatrouillen ist, denen jetzt 14.000 Soldaten und ebenso viele Milizionäre zugeordnet sind und die bereits in 484 Städten eingesetzt werden. Einzelne Republiken wie Moldawien verweigern die Einführung. Laut Puga gäbe es aber auch viele Forderungen aus der Bevölkerung, solche Doppelpatrouillen zu bilden. Die Menschen fühlten sich sicherer. Bereits 16.000 Männer seien seit dem 1. Februar festgenommen worden. Doch hat Pugo diese Zahl nicht präzisiert, sodass der Verdacht aufkommt, hier werde sozusagen nachträglich die Rechtfertigung für etwas gesucht, das so wohl kaum einsichtig war. Da es in der Sowjetunion durchaus immer noch nur ein sehr begrenztes Persönlichkeitsrecht gibt, und schon eine kräftige Beleidigung mit unaussprechlichen Wörtern ohne Gerichtsurteil 2 Wochen Arrest eintragen kann, sind der Willkür eigentlich nur durch den Anstand der Ordnungshüter Grenzen gesetzt. während Pugas Vorgänger Bakatin ein überzeugter Anhänger der Dezentralisierung war und vor allem deshalb gehen musste, weil er die Miliz aus der Verantwortung des Zentrums Moskau in die Verantwortung der einzelnen Republiken geben wollte, ist Puga da ganz alter zentralistischer Kommunist. Er hat heute Jelzins Forderung nach der Unterstellung der Miliz in Russland unter das russische Innenministerium kategorisch abgelehnt. Heute ganz im Zeichen des Golfkriegs stehen muss. Der heutige Dienstag, der 34. Kriegstag, war geprägt durch zum Teil hektische diplomatische Aktivitäten, aber auch Verwirrung. Während Bagdad zur Stunde weiter bombardiert wird, Israel wieder einmal Ziel eines Kat-Raketenangriffs war, kennt die internationale Öffentlichkeit immer noch nicht den genauen Wortlaut des Gorbatschow-Plans zur Beendigung des Golfkriegs. Eines Krieges, dem im Irak iranischen Angaben zufolge schon über 20.000 Menschen zum Opfer gefallen sein sollen. Präsident Bush hält dessen ungeachtet den Gorbatschow-Plan aber für nicht ausreichend. Moskau wartet auf die Rückkehr des irakischen Außenministers Tariq Aziz, der Saddam Hussein inzwischen wohl über die Einzelheiten des Gorbatschow-Plans informiert haben dürfte. Aber auch aus Bagdad ebenso wie aus Moskau bis zur Stunde jedenfalls keine erhellenden Einzelheiten. Über die vorerst ablehnende Haltung des US-Präsidenten werden wir Sie ebenso informieren wie über die israelischen Reaktionen. Weitere Beiträge zur militärischen Lage am Golf selbst, zum Besuch des iranischen Außenministers Velayati in Bonn und zum Treffen der EG-Außenminister in Luxemburg. Danach gehen wir ein auf die Forderung von Boris Jelzin, Gorbatschow möge zurücktreten. Beschäftigen uns mit der polnischen Minderheit in Litauen, berichten vom Besuch des sächsischen Ministerpräsidenten in der Tschechoslowakei und informieren über die Plädoyers im sogenannten Frankfurter Startbahnprozess. Nach einem Blick auf die heutigen Steuerdiskussionen in Bonn, zum Abschluss dann der Geschäftsbericht von der New Yorker Wall Street und die Presseschau. Zu unserem Hauptthema, zum Golfkrieg. Am Nachmittag äußerte sich US-Präsident George Bush zum Vorschlag des sowjetischen Staatspräsidenten. Zu Inhalt und möglichen Konsequenzen des Bush-Statements der Bericht von Hans-Wilhelm Fahlefeld aus Washington. Mit Spannung wurde die Reaktion von Präsident Bush auf die Friedensinitiative von Präsident Gorbatschow erwartet. As far as I'm concerned, there are no negotiations. The goals have been set out. There will be no concessions. Not going to give. Präsident Bush sagte, was ihn betreffe, so werde es keine Verhandlungen geben und keine Konzessionen. Dieser Standpunkt ist alt. Aber im Hinblick auf die Vertraulichkeit, um die Gorbatschow für seine Initiative gebeten hatte, sagte Bush, expressing appreciation for his sending it to us, it falls well short of what would be required. Ich werde mich an die Vertraulichkeit halten im Interesse einer gründlichen Erkundung der Initiative. Aber, so habe er Gorbatschow offen gesagt, sie biete für das, was erforderlich sei, zu wenig. Bush gab seine Stellungnahme ab bei einer sogenannten Foto-Op gegenüber Reportern in Begleitung von Fotografen. Er trat also nicht feierlich vor Fernsehkameras im Presseraum des Weißen Hauses. Seine Worte glichen mir einer aus dem Stand kommenden Bemerkung. Und das heißt, der amerikanische Präsident hat auf die Friedensinitiative von Gorbatschow diplomatisch reagiert, so dass Spielraum offen geblieben ist. Alle Welt ist gespannt, wie es weitergeht, denn plötzlich hat sich der Golfkrieg aus den Wüsten in die Hauptstädte Washington und Moskau verlagert. Die Supermächte, die so lange Schulter an Schulter standen, konkurrieren wieder miteinander. Es sieht so aus, als sollten wieder alte Zeiten anbrechen. Die Tendenz der Urteile hier in Washington über die aus Moskau gekommene Friedensinitiative lässt sich etwa so umschreiben. Gorbatschow wolle Amerika und die Verbündeten um den Sieg bringen, wolle Irak als Brückenkopf im Nahen Osten behalten und wolle sich bei seinen zukünftigen Plänen des irakischen Diktators bedienen. Aufgrund des erfolgreichen Verlaufs des Krieges zielten die USA und ihre Verbündeten scheinbar auf mehr ab als nur auf die Befreiung von Kuwait. Das wurde offiziell zwar nie so gesagt, aber zwischen den Zeilen war das herauszuhören. Zerstörung des irakischen Militärpotenzials, Dezimierung der irakischen Armee und Sturz Saddam Husseins. Diese Ziele aber hatten die Vereinten Nationen nicht abgesegnet. Und so meinte den Senator Nunn, in militärischen Fragen der einflussreichste Senator, natürlich würden wir Amerikaner es am liebsten sehen, wenn Saddam Hussein von seinem Thron verschwinden würde. Andernfalls bedrohe er den Frieden in der Golfregion weiterhin. Aber der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen habe das in seiner Resolution nicht festgeschrieben. Mit besonderer Spannung verfolgten heute sicher auch die Israelis die Entwicklung rund um den Gorbatschow-Vorstoß. Als formal lediglich mittelbar Beteiligte an diesem Krieg im Mittleren Osten muss das israelische Interesse aber dennoch darin liegen, die Militärmacht Irak und dessen Oberbefehlshaber Saddam Hussein wohl endgültig in seine Schranken zu weisen. Bevor wir aber auf die israelischen Reaktionen auf die Stellungnahme von George Bush zu sprechen kommen, Peter Philipp in Jerusalem, zunächst eine ganz andere Frage. Zum wiederholten Mal war Israel heute am späten Nachmittag wieder Ziel eines irakischen Scud-Angriffes. Liegen Ihnen inzwischen genauere Informationen vor? Ja, es war die 36. Rakete, die auf Israel niederging in dieser Zeit des Golfkrieges. Eine Rakete, die allerdings keinen Schaden anrichtete und niemanden verletzte. Sie ging nicht in einem bewohnten Gebiet nieder und damit verlief dieser Angriff harmlos. Aber die Israelis wissen, sie haben genügend Beispiele dafür gehabt, sie wissen, dass das nicht immer so glimpflich abzugehen braucht und dass die nächste Rakete, die wer weiß wann kommen wird, vielleicht verheerende Folgen haben könnte. Diese Rakete war auch wieder mit konventionellem Sprengsatz ausgerüstet, so wie alle anderen, alle 35 vor ihr. Und die Israelis haben trotzdem die Angst nicht aufgegeben, dass Saddam Hussein vielleicht doch noch seine alte Drohung wahrmachen könnte und eine Rakete mit chemischem Sprengsatz nach Israel schicken könnte. Alles das muss weiter in Kauf genommen werden. Entwarnung wird auch in Israel nicht gegeben. Eine makabre Begleiterscheinung zur Gorbatschow-Initiative. Damit sind wir auch beim zweiten Thema. Wie verhält sich eigentlich das offizielle Israel zu diesem diplomatischen Verwirrspiel? Ganz offiziell hat man bisher eigentlich nicht darauf reagiert, schon allein deswegen nicht, weil alle paar Minuten förmlich sich die Situation ja zu ändern scheint. Aber es gilt das Gleiche für die Offiziellen, was für die Allgemeinheit gilt. Man ist mit allergrößtem Misstrauen, mit der allergrößten Skepsis steht man dieser sowjetischen Vermittlung gegenüber. Man steht sowohl in der Öffentlichkeit als auch privat eher auf dem Standpunkt, dass der Golfkrieg erst dann beendet werden sollte oder beendet sein sollte, wenn Saddam Hussein gestürzt ist und wenn seine Militärmacht so weit dezimiert ist, dass der Irak auf absehbare Zeit Israel nicht mehr gefährden könne. Alles, was vorher passiert, ist in den Augen der Israelis ein fauler Kompromiss, ein Kompromiss, der über kurz oder lang zu einer neuen Gefährdung Israels und auch anderer Staaten in der Region führen müsse. Man hat natürlich keinerlei Einflussmöglichkeiten auf den Lauf der Dinge, aber wenn man die Israelis befragen könnte und wenn sie wirklich bestimmen könnten, dann würden sie in ihrer großen Mehrheit sicher dafür plädieren, dass der Golfkrieg fortgesetzt wird, bis eben Saddam Hussein nicht mehr Herrscher des Irak ist. Und mit einiger Erleichterung hat man deswegen auch quittiert, als Präsident Bush die sowjetischen Vermittlungsbemühungen als unzureichend bezeichnet hatte. Man wartet jetzt eben weiter ab, wie die Reaktion aus Bagdad ausfallen wird. Und im Großen und Ganzen ist man ungeduldig und man ist eben voller Skepsis. Vielen Dank, Peter Philipp, für diese Einschätzung. Vielen Dank nach Jerusalem. Wie es heute in der Golfregion selbst am Kriegsschauplatz also aussah, das erfahren Sie nun von unserem Kollegen Rainer Krawitz. Er beobachtet das Kriegsgeschehen von Bahrain aus. Hier sein Bericht. US-Marines haben heute zum zweiten Mal aufeinanderfolgend mit schwerem Artilleriefeuer irakische Ziele im besetzten Kuwait angegriffen. Einheiten der 1. Division der Marines führten Schläge gegen Bunker und Truppenkonzentrationen unmittelbar hinter der Frontlinie südlich des umstrittenen Al-Wawra-Ölfeldes. Es folgten nach den Einschlägen 7 Sekundärexplosionen, was darauf hindeutet, dass Munitionslager oder Benzintanks getroffen wurden. Einzelheiten über den Umfang der Zerstörungen gab es nicht. US-Militärkreise berichteten nur, dass es kein Abwehrfeuer der Iraker und keine Opfer bei den amerikanischen Truppen gegeben habe.

Was man aufgrund dieser Äußerungen des Teheraner Außenministers Velayati nur vermuten kann, wird durch Informationen über den Verlauf seiner Gespräche in Bonn fast zur Gewissheit verdichtet. Der Iran beansprucht in der Golfregion für die Zukunft die Führungsrolle, eine Rolle, die ihm der Irak mit seinem schon jetzt stark dezimierten Militärpotenzial nicht mehr streitig machen könnte, wohl aber Ägypten oder Syrien in einem Sicherheitssystem, in das der gesamte Nahe und Mittlere Osten einbezogen wäre. US-Präsident George Bush, wir hörten es, hält die Summe der Punkte in Michail Gorbatschows Vermittlungs- und Friedensplan für nicht ausreichend. Gerne hätten sich viele natürlich selbst ein Bild davon gemacht, was eigentlich im Einzelnen in Gorbatschows Papier enthalten ist. Aber die damit befassten Beamten, Politiker, Diplomaten, sie geben sich weiterhin bedeckt. Anders als der amerikanische Präsident und der britische Premierminister John Major äußerten sich nach einer Sondersitzung die EG-Außenminister in Luxemburg. Wie sie den Vorstoß Michail Gorbatschows bewerteten, schildert Burkhard Birke. Moskaus Friedensinitiative wollen die EG-Außenminister nicht als Plan, sondern als Appell verstanden wissen. Und als solchen heißen sie ihn gut. Ein Widerspruch zur amerikanischen Reaktion auf die jüngsten diplomatischen Aktivitäten von Sowjetpräsident Michail Gorbatschow besteht in den Augen der EG-Führung nicht. Die Europäische Gemeinschaft könne auch ohne amerikanische Erklärungen diskutieren, meinte der luxemburgische Außenminister und amtierende EG-Vorsitzende Jacques Beauce trotzig auf kritische Journalistenfragen. Fakt ist, dass eigentlich nur 3 der 12 am grünen Tisch vertretenen Länder Gorbatschows Initiative im Detail kannten. Diese Details mussten auf ausdrücklichen Wunsch ihres Urhebers unter den Tisch fallen. Verständlich also, dass im Schlusskommuniqué heute Gorbatschows Initiative lediglich mit Interesse quittiert wurde. Die Aufforderung des Sowjetpräsidenten an die irakische Führung, sich komplett und bedingungslos aus Kuwait zurückzuziehen, indes wurde ausdrücklich begrüßt. Kein Wunder, steht sie doch in völligem Einklang mit den UN-Resolutionen. Auch die UdSSR bewegt sich nach dem bisherigen Kenntnisstand über ihre Initiative, also völlig im Rahmen des von der internationalen Staatengemeinschaft abgesteckten Feldes. Noch kann ein weiteres Blutbad durch den bevorstehenden Landkrieg verhindert werden. Die Entscheidung darüber liegt allerdings allein in Bagdad, so die einhellige Meinung der EG-Außenminister. Solange kein klares, unmissverständliches Signal aus dem Irak kommt, besteht aus britischer und französischer Sicht kein Grund, die Kriegshandlungen einzustellen. Käme es zu einem allzu raschen Ende des Krieges, so würde womöglich das unerklärte Kriegsziel, der Vernichtung Saddam Husseins mitsamt seines Militärpotenzials, nicht erreicht, wird hinter vorgehaltener Hand gemunkelt. Die Vision, mit Saddam Hussein über eine Nachkriegsordnung verhandeln zu müssen, wurde von den EG-Außenministern heute jedoch auf alle Fälle bewusst verdrängt. Garantien für territoriale Integrität des Irak in seinen Grenzen vor dem 2. August indes, wie sie wohl auch Teil der sowjetischen Initiative sind, scheinen für die EG akzeptabel. Als hätten die Waffen zu entscheiden. Amerikanische Truppen am Golf haben heute bei einem Vorstoß über die saudi-arabische Grenze hinaus 400 bis 500 irakische Soldaten gefangen genommen. Der Sprecher des Oberkommandos in Riad, US-Brigadegeneral Neil, erklärte, verbunkerte Stellungen der Iraker seien von Kampfhubschraubern angegriffen und teilweise zerstört worden. Daraufhin hätten sich die irakischen Soldaten ergeben. Die Gefangenen seien mit Transporthelikoptern in ein Lager im Norden Saudi-Arabiens ausgeflogen worden. Nicht mitgeteilt wurde, ob sich der Vorfall im besetzten Kuwait oder im Irak ereignet hat. Bei den Luftangriffen auf Ziele in Kuwait und im Irak haben die US-Streitkräfte heute nach eigenen Angaben eine Maschine verloren. Mindestens 2 Abschussrampen für Skadraketen, 28 Panzer und mehrere andere Militärfahrzeuge seien durch die Bombardierungen zerstört worden, erklärte General Neil. Britische Kampfmaschinen bombardierten ein irakisches Munitionslager und lösten damit die, wie es hieß, stärkste Explosion aus, die seit Beginn des Krieges beobachtet worden sei. Es sei eine 5000 Meter hohe Rauchsäule entstanden, sagte Luftwaffensprecher Irving. Unter Freudenkundgebungen haben Demonstranten heute in der albanischen Hauptstadt Tirana die überlebensgroße Bronzestatue des kommunistischen Staatsgründers Enver Hoxha gestürzt. Augenzeugen berichteten in Telefongesprächen nach Wien, bis zu 100.000 Menschen seien mit der Forderung nach dem Rücktritt der kommunistischen Führung auf die Straßen gegangen. Polizisten hätten über die riesige Menschenmenge hinweggeschossen und sich teilweise den Demonstranten angeschlossen. Ein westlicher Diplomat berichtete, die Situation sei gefährlich, die Unruhen beschränkten sich nicht mehr auf das Universitätsviertel. Staats- und Parteichef Alia kündigte am Abend im Fernsehen die Einsetzung einer Koalitionsregierung auf breiter Basis an. Er brauche dazu die Hilfe aller Parteien und politischen Organisationen. Zur Aufgabe des kommunistischen Machtmonopols, sagte Alia wörtlich, ein neues Zeitalter hat begonnen. Die Regierung des Landes versprach, alle Hinweise auf den Staatsgründer im Bereich der Hochschule von Tirana zu tilgen. Das Parlament Sloweniens hat sich heute mit großer Mehrheit für die Auflösung Jugoslawiens ausgesprochen. Auf einer Sitzung in Laibach nahmen 173 der 176 anwesenden Abgeordneten eine Entschließung über die Aufteilung des Landes in zwei oder mehrere souveräne Staaten an. Vorher hatte das Parlament bereits einen Zusatz zur Verfassung verabschiedet, mit dem die Gültigkeit von Bundesgesetzen für Slowenien aufgehoben wurde. Unsere erste Station für heute Abend heißt in Nikosia, wo der Kollege Willi Stoll sitzt, der für uns den arabischen Raum und den Golfkonflikt beobachtet hat. Herr Stoll, zunächst mal, was gibt es denn heute militärisch an Entwicklungen? Militärisch an der Front sozusagen wird ganz eindeutig der Druck aufrechterhalten, sogar noch verstärkt, wie die vergangenen Tage schon zu beobachten war. Die alliierten Truppen sind voll in ihren Ausgangsstellungen, können angreifen, wenn der US-Präsident den Befehl gibt. Das wurde gestern Abend so klar auch im Pentagon bestätigt. Es hat den ganzen Tag über zahlreiche Artillerieduelle gegeben, Überfälle auf irakische Positionen, wenig Antwort darauf. Bemerkenswert vielleicht eine ganz massive Artillerieattacke, vor allen Dingen der Briten, die in voller Breite das Feuer eröffnet haben, nachdem sie beschossen worden sind. Man muss ein klein wenig vielleicht Nachhilfeunterricht in militärischen Dingen geben. Das alles ist völlig normal in einer derartigen Situation. Es gibt von beiden Seiten sogenannte bewaffnete Aufklärung. Da guckt man, wo der Gegner ist, provoziert auch seine Reaktionen, lernt daraus. Aber das alles ist nicht die Landoffensive, aber sozusagen das vorletzte Stadium der Vorbereitung. Wie schätzen denn oder gibt es Reaktionen der Militärs in Riad möglicherweise auf die Rede? Sieht man sich da bestätigt? Gibt es da möglicherweise auch andere Einschätzungen als aus dem politischen Raum? Dürfen die sich überhaupt äußern? Also ein ungenannter Militär hat auch dieses gesagt, dass das nun wohl ein Selbstmord für die irakischen Truppen in Kuwait gewesen wäre. Aber ansonsten, die Militärs halten sich natürlich absolut zurück. General Kelly, der militärische Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, hat heute Abend gesagt, he can say whatever he wants, der kann sagen, was immer er will. Die Armee tue ihre Arbeit, warte auf Befehl, wie immer der auch aussehe. Der Befehl, hat er noch einmal gesagt, der Befehl zum Angriff sei seines Wissens noch nicht gegeben. Jetzt sind natürlich die Reaktionen der Politiker gefragt. Sein direkter Chef, der Verteidigungsminister Cheney, der hat schon Stellung genommen zu der Rede und sagte, es gäbe überhaupt nichts Neues und die Sachlage hätte sich zunächst damit überhaupt nicht geändert. Nicht uninteressant sind ja möglicherweise auch die Reaktionen im arabischen Raum. Ich frage mich zum Beispiel, wie die Palästinenser das aufgenommen haben, vielleicht aber auch die Mitglieder der Allianz. Welche Informationen haben Sie da mehr vor Ort als wir hier? Ja, zu den Palästinensern zunächst einmal. Die Palästinenser begrüßen natürlich die Initiative. Palästinenser haben ja in den letzten Tagen, auch als die irakische eigene Initiative am Freitag kam, wo Irak zum ersten Mal sich auf die UN-Resolution 660 begrüßt hat, dies sofort begrüßt. Und nun heißt es von palästinensischen Sprechern auch, man solle dies unbedingt wahrnehmen. Aber das eigentlich Bemerkenswerte ist, die Rede, die in ihrem Mittelteil eine reine Beschimpfung der arabischen Partner, König Fahd, Präsident Mubarak von Ägypten, enthielt, wo Saddam Hussein ja begann an der Verratslegende, dass also arabische Verräter mit den US-Imperialisten zusammenarbeiten, mit Hilfe dieser Legende auch sozusagen sein politisches Gesicht zu wahren. Auf diese Rede hat es von den Arabern keine besonderen Reaktionen gegeben und das ist eigentlich das Bemerkenswerte. Das heißt, hier steht die arabische Koalition in der Front gegen Saddam Hussein, ohne dass sich hier etwas ändert. Man muss sagen, dass natürlich die arabischen Partner vielleicht sogar das größte Interesse daran haben, dass diese Niederlage für Saddam Hussein so demütigend ausgeht wie nur möglich. Dankeschön, Willi Stoll nach Nikosia. Ungeduld herrscht auch in Washington, das war heute zu spüren. Ungeduld herrscht ja vielleicht auch schon seit einigen Tagen. Die Initiative von Michael Gorbatschow, die war ja zunächst mit recht großer Distanz aufgenommen worden. Dann hat man eigene Bedingungen hinzugefügt, ohne bis jetzt zu wissen, was denn daraus wird. Dann die Rede Saddams, wo doch eine deutliche Enttäuschung zu spüren war im Pentagon, war auch eine der Reaktionen eines ungenannten Sprechers, der von einer Selbstmörderrede gesprochen hat. Die Reaktionen aus Washington fasst für uns Gieselherr Sorge zusammen. Die Rede Saddam Husseins wurde im Weißen Haus als enttäuschend empfunden. Sie bietet keinen Grund zum Optimismus, dass er beabsichtigt, bedingungslos und sofort aus Kuwait abzuziehen. So beschrieb Präsidentensprecher Fitzwater die erste Einschätzung im Weißen Haus. Es habe sich nichts geändert. Der Fahrplan der Alliierten bleibe wie bisher. Es gäbe keine Änderung. Die Befreiung Kuwaits gehe weiter, betonte Fitzwater. Schon kurz nach der Rede wies der amerikanische Präsidentensprecher darauf hin, dass Saddam Hussein die gleiche Missachtung für die UNO-Beschlüsse wie bisher gezeigt und seine Schmähungen wiederholt habe. Die amerikanische Regierung sieht den irakischen Diktator daher genauso wie bisher entschlossen, die Aggression gegen Kuwait fortzusetzen. Der amerikanische Präsident hatte die Rede im Fernsehen verfolgt, wo sie lediglich mit einem Bild eines Rundfunkempfängers als Hörfunkansprache übertragen wurde. Die Rede war zum Teil schlecht zu empfangen und auch die Übersetzung gelang nicht immer ganz genau und synchron. Der Sprecher des Weißen Hauses nannte seine Bewertung der Rede Saddam Husseins daher ausdrücklich nur eine vorläufige. Eine genauere Prüfung der Ausführungen ist im Gange und könnte angesichts der rund 40-minütigen Dauer einige Stunden mehr in Anspruch nehmen. Wichtig erschien der US-Regierung erst noch die formelle Übergabe der irakischen Antwort auf den sowjetischen Friedensplan durch Außenminister Aziz an Kreml-Chef Gorbatschow. Krasser fiel die Einschätzung der Saddam-Rede im amerikanischen Verteidigungsministerium aus. Dort war sie als Selbstmordrede für seine Streitkräfte gewertet worden. Saddam, so hieß es im Pentagon, hätte den Krieg beenden können, jetzt müssten dies die Alliierten tun. Andere amerikanische Militärsprecher meinten, wahrscheinlich begehe Iraks Alleinherrscher jetzt seine schwerste Fehlkalkulation, seit er den Rückzug aus Kuwait innerhalb des UNO-Ultimatums verweigert habe. Präsidentensprecher Fitzwater ging auch auf einzelne Passagen der Rede ein und wies den Vorwurf zurück, dass die Vereinigten Staaten immer neue Forderungen erhöben. Das stimme nicht, die amerikanischen Bedingungen seien die 12 Beschlüsse des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Im Übrigen bezeichnete Fitzwater die amerikanischen Ausführungen zum sowjetischen Vier-Punkte-Plan als Interpretationen. Ob dabei der irakische Rückzug innerhalb von 4 Tagen, die Bekanntgabe aller Minenfelder sowie die Freilassung aller...